Kundgabe 1806. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.02.1941. Kreuztragung in Geduld und Ergebung. Unbegrenzte Möglichkeiten erschließen sich dem Menschen, sofern er bereit ist, sich zu gestalten dem Willen Gottes gemäß. Sofern er also bewusst arbeitet an seiner Seele. Von der Stunde des Erkennens an, dass sein Erdenzweck die Höherbildung seiner Seele ist, ist sein Erdenlauf eine endlose Reihe von Gelegenheiten, wo er durch Selbstüberwindung und tätige Nächstenliebe diese geistige Reife erlangen kann. Und also wird sein Erdenleben von Stund an Prüfungen bringen, in denen er sich bewähren soll. Es wird auch nicht mehr kampflos an ihm vorübergehen, sondern gerade im Kampf wird sein Wille gestählt und seine Kraft vermehrt werden. Also wird viel eher das Leben ihm aus Widerständen und Nöten bestehend erscheinen, als dass er sich ungetrübter Lebensfreude hingeben könnte. Es sind dies die ersten Klippen, an denen sein Lebensschifflein nicht zerschellen darf. Er muss es mit sicherer Hand und im gläubigen Vertrauen auf Gott um alle Klippen geleiten. Dann erst bewährt er sich und nützet die Möglichkeiten zur geistigen Höherentwicklung. Jesus Christus hat es selbst den Menschen zur Aufgabe gemacht mit den Worten: Wer mir nachfolgen will, der muss willig sein Kreuz auf sich nehmen. Er sagt nicht, dass er ihm sein Kreuz nehmen will, dass er sie entlasten will. Er kündet ihnen im Gegenteil an, dass die Nachfolge Jesu darin besteht, das Kreuz zu ertragen, das er den Menschen auferlegt. Das unsägliche Leid, das Jesus Christus auf sich nahm, war die Sühne für die große Sündenschuld der Menschheit. Er trug sein Kreuz ohne Murren und Klagen. Was er für die Menschheit erduldete, tilgte also gleichsam deren Schuld. Wer Jesus nachfolgen will, muss also gleichfalls für die sündige Menschheit büßen. Das heißt, Leid tragen, das die Menschheit durch die Sünde auf sich geladen hat. Die Liebe zum Mitmenschen soll nun den Menschen bewegen, für dessen Sünde Leid zu tragen. Das heißt, durch Leid die Sündenschuld verringern und dadurch erlösend tätig zu sein auf Erden. Und es wird der liebende Mensch auch stets bereit sein dazu, denn seine Seele weiß um die geknechtete Lage derer, die in großer Sündenschuld verstrickt sind, und möchte ihnen helfen. Und daher wird jeder in der Liebe stehende Mensch sich nicht auflehnen gegen den göttlichen Willen, so dieser ihm ein Kreuz auferlegt und sein Erdenleben nun nicht mehr in stiller Friedlichkeit dahingeht. Er weiß es, dass zur Höherentwicklung der Seele ein kampfloses Dasein nicht tauglich wäre. Und also lehnt er sich auch nicht auf, und ob ihm gleich das Kreuz untragbar erscheint. Und darum soll der Mensch nicht verzagt sein, so sein Leben anscheinend schwerer ist als das des Mitmenschen. Jedoch es legt Gott dem Menschen kein schwereres Los auf, als dieser ertragen kann. Und es ist die Kraft aus Gott, die ihm dieses Kreuz leichter werden lässt. Es ist die Kraftzufuhr, die der Mensch bewusst erbeten kann, die aber eben auch erbeten werden muss. Dann aber ist jedes noch so schwer scheinende Kreuz keine so schwere Last mehr als zuvor. Das Kreuz Christi auf sich nehmen heißt, aber ohne Murren und Widerrede sich in alles fügen, was Gott über den Menschen schickt. Denn der kleinste Widerstand hebt das Wirken der göttlichen Kraft auf. Und es muss der Mensch schwer ringen, auf dass er in dem Lebenskampf Sieger bleiben und schon auf Erden erlösend tätig sein kann. Er muss nur immer in allem Leid, in dem Kreuz, das ihm auferlegt ist, die Liebe Gottes erkennen, die den Menschen zur geistigen Vollkommenheit gelangen lassen möchte und der schnellste und sicherste Weg ist, in aller Geduld und Ergebung, in Gottes Willen, das Kreuz auf sich zu nehmen und dem göttlichen Herrn und Heiland nachzufolgen. Amen.